Hören Sie jetzt. Blaupausen für eine bessere Welt. Guten Tag, guten Tag, die Tati ist da. Zum Singen, zum Spielen, fidalalala. Ja, guten Tag, einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ja, es ist der 22.02.2021. Kann ich 22? Wäre witzig, wenn es 22 wäre. Lustiges Datum. Naja, egal, ist es nicht. Und heute? Gestern war der 21.02. Da war gestern 21.02.2021. Ist ja lustig. Es ist ein Montag. Seit ein paar Tagen ist es ein herrliches Wetter draußen und ich hänge in der Bude ab, weil ich eigentlich arbeiten muss, mache aber gerade eine Mittagspause. Und Göttergatte und Kindchen sind im Garten und vergnügen sich dort. Ja, ich bin jetzt in der 32. Schwangerschaftswoche. Ich glaube, das ist die 32. Ja. Und ich habe keinen Bock mehr. Ich bin so fett, ich kann mich kaum bewegen, ich kann kaum schlafen. Ich habe einfach keine Lust mehr und meine Hormone drehen auch natürlich wieder durch. Ich fand es gestern sehr beruhigend, aber ich habe mir die ganze Zeit eingeredet, dass bis der ersten Schwangerschaft nicht so schlimm war. Und ich fand es gestern sehr beruhigend, dass mein Göttergatte meinte, dass es bei der ersten Schwangerschaft genauso war. Und er froh ist, dass ich diesmal bei der jetzigen Schwangerschaft bis jetzt nur einmal die Scheidung verlangt habe. Naja, bei der ersten Schwangerschaft habe ich das wohl auch schon mal gemacht und gedroht habe, zu meiner Mutter zu ziehen, und du dürftest die Kleine niemals sehen. Der Plan war jetzt nicht so ausgegoren, zugegebenermaßen. Aber gut zu wissen, dass sich so die Sachen wiederholen und man es einfach nur vergisst. Das ist doch so. Ich fand es witzig, wie der das gestern meinte. Du vergisst, dass es gut ist, du vergisst sowieso alles vergessen. Und das stimmt, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, wie anstrengend das stimmt, das war. Ja. Ich musste noch eine Woche und zwei Tage arbeiten, beziehungsweise jetzt nur noch ja, 4,5 Tage plus 2 sind 6,5 Tage. Mein Gehirn ist nach wie vor ziemlich Matsche. Ich habe jetzt aber, muss ich zugeben, auf der Arbeit ist auch nicht mehr so viel, wahnsinnig viel zu tun. Die Aufgaben haben sich doch ein bisschen, hat sich alles ein bisschen jetzt gedichtet und ich freue mich auf die arbeitsfreie Zeit. Ja, Kita für das Kind ist unterschrieben. Den Brief haben wir jetzt am Samstag abgeschickt oder abgegeben. Das ab den 1.8. geht es dann los im Kindergarten. Und sie hatte heute Morgen extremst gute Laune. Hat sich nur kaputt gelacht und sich nur gefreut. Und das ist doch schön, das auch mal zu sehen. Allgemein Weltgeschehen, Infektionszahlen, Corona-Infektionszahlen steigen wieder, nachdem die jetzt wochenlang gesunken sind. Woran es liegen mag, wahrscheinlich an den Mutanten, die unterwegs sind. Ich finde es auch immer sehr interessant, wenn ich vor einem Jahr gelesen habe, Kita wegen Mutant geschlossen. Oh Gottes Willen, X-Men sind da, die X-Men. Ja, ich ziehe mich gerade ziemlich viel zurück und bin immer dauernd müde und schmerzbelastet und habe keinen Bock mehr auf den dicken Bauch. Freue mich aber wahnsinnig auf das Baby. Habe heute mit einem Kollegen gesprochen, der selber vor 3 Wochen Vater geworden ist. Und der hat mir nochmal erzählt, wie schön das alles doch ist. Ist es auch. Ja, ist doch nach der ersten Geburt war das doch auch, das war auch total verrückt. Na, jeder Tag, also man hatte kein Zeitgefühl mehr. Die Zeit war einfach nur noch ein Klumpen, der irgendwo existierte. Also es war völlig egal, ob es gestern, vorgestern, heute Morgen ist. Das war egal. fabelhafte Neuigkeiten gerade eben Anruf gekriegt. Ich krieg einen Stellplatz im Düsseldorfer Hauptbahnhof für mein Fahrrad. Das ist doch fantastisch. Ich werde es nicht bis zum Ende des Jahres nutzen können. aber egal, wenn ich wieder anfange zu arbeiten, kann ich ja dann mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Das ist ja super. Dann muss ich das Klapprad nicht mehr mitschleppen. Kann ich dann auch die Kurze vom Kindergarten abholen und so. Ach, fantastisch. Klasse. Ja. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Hätte ich gar nicht erwartet. Hat wohl auch irgendwie meine Schwiegermutter zwischendurch am Telefon gehabt. Warum auch immer. Jetzt bin ich völlig raus. Lockdown-Zahlen steigen hoch. Fahrradstand in Düsseldorf Hauptbahnhof. Wahnsinn. Sonst? Was gibt's denn sonst alles noch? Meine Schwester hat sich bei mir letztens gemeldet, hat mich gefragt, wie es mir geht. Also ich finde auch immer ihre... Ich weiß nicht, ob die meinen Podcast hört. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Wir stehen uns ja nicht so nah. Das ist ja kein großes Geheimnis. Liegt wohl auch unter anderem auch an mir und an ihr. Also ich glaube, das sind wir beide nicht so ganz unschuldig daran. Macht Unternehmen jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, um diese Beziehung wieder zu kicken. Das finde ich aber total persönlich hier, Mensch. Nichtsdestotrotz interessiert sich immer wieder für mein Befinden, aber das ist halt immer so, wie geht's dir? Gut? Ja, danke, mir geht's auch gut. Tschüss. ist halt so unter Geschwistern, glaube ich. Ich glaube, das ist normal. Ich glaube, das ist halt so mit der Zeit, wenn man auch nicht in der Nähe wohnt und sehr unterschiedlich einfach nur ist und unterschiedliche Vorstellungen vom Leben einfach hat. Und ich glaube, dass ich weiß nicht, ob ich mir mehr von ihr mehr Interesse für mein Kind gewünscht hätte. Ich weiß es nicht. Es ist, ich glaube, das ist aber, glaube ich, normal, wenn man selber dann Kinder hat, dass es dann hat sie halt, also man, die wohnt auch ziemlich weit weg und kann jetzt auch, sieht man sich halt auch nicht so wahnsinnig oft. Und besteht auch kein ärztliches Verhältnis zwischen mir und ihrem Mann. Und umgekehrt genauso, also zwischen meinem Mann und ihr jetzt auch irgendwie so ein bisschen distanzierter alles. Ich glaube, es ist ja viel zu viel vorgefallen in den letzten paar Jahren, einfach nur, um dass man das jetzt einfach so auf einfach drüber geht. Aber sie ist immer noch ziemlich sauer auf mich und ich bin nicht sauer auf sie, überhaupt nicht. Eigentlich will gar nichts. Das Thema ist für mich irgendwie gegessen. Vielleicht war ich das vor ein paar Jahren noch ein bisschen sauer und verbittert. Das bin ich nicht. Überhaupt nicht. Ich freue mich, wenn es ihr gut geht. Ich freue mich, wenn sie sich da, was ihre Karriere betrifft, sich weiterentwickelt und das erreicht, was sie sich vorgenommen hat. Ich wünsche da echt nur das Beste für die Kinder sowieso. Ich freue mich zu sehen, wie sie sich entwickeln. Wobei ich traurigerweise halt auch nicht mehr so wahnsinnig viel an ihrem Leben teilnehme, was ich selber auch dran schuld bin. Also ich habe mich jetzt auch aus bestimmten Gründen davon distanziert und irgendwann mal ist das einfach so. Natürlich die beiden nach wie vor total lieb und freue mich auch, dass wir jetzt ein bisschen autonomen Kontakt haben, jetzt abgesehen von nicht nur meine Schwester. Jetzt habe ich die beiden WhatsApp-Nummern von den Kids und da schreibt man sich irgendwie ab und an ein bisschen hin und her. Was eigentlich ganz... Ich will nicht sagen, dass ich irgendwie ein Teil von deren Leben bin ich überhaupt nicht. Und das ist ein bisschen bedauerlich, aber andererseits betrachtet, muss man so sehen, meine Tante und meine Mutter, die sind auch sich gar nicht grün, wobei die haben einen sehr starken Altersunterschied und sind haben auch sehr viele Probleme mit sich selber und so weiter. Und meine Tante hat schon sehr viel an unserem Leben teilgenommen, als wir klein waren. Dadurch, dass die halt auch wesentlich jünger als meine Mutter ist. Sie ist natürlich ganz jung noch, als wir dann zur Welt gekommen sind. Ich glaube, da war eine Schwester zur Welt gekommen, war die noch in der Schule. Bei mir hat sie, glaube ich, studiert, als ich dann geboren wurde. Nichtsdestotrotz, also heute habe ich mit der nichts zu tun. Ich habe mit ihr, glaube ich, seit über einem Jahr nicht mehr gesprochen. Und sie weiß auch nicht von mir, dass ich schwanger bin. Also, abgesehen vom Lockdown. Ich weiß ich nicht. Meine Familie ist eher ja, ein schwieriges Thema für mich. Nicht insofern, dass ich nicht drüber sprechen möchte, aber es gibt dazu drüber einfach nicht viel zu sagen. Da gibt es einfach keinen Kontakt. Es gibt kein, auch kein Bedürfnis meinerseits da, leider, vielleicht den Kontakt herzustellen, weil die Menschen einfach verrückt sind und mir nicht gut tun. Weiß ich nicht. Also, es ist halt, wo man sich denkt, vielleicht auch mit den Kindern ist das vielleicht besser, ne? Wenn die halt in einer größeren Familie aufwachsen und Onkel und Tanten da sind. Aber das sind, glaube ich, es geht nicht um die Quantität der Personen, die um einen herum sind, sondern vielleicht auch um die Menschen an sich, dass man mit denen gut klarkommt und auch das Gefühl hat, dass die den Kindern gut tun. Und ich glaube, meine Familie, das ist ein schwieriges Thema, viele nicht aufgearbeitete Probleme, viele, viele ja, Persönlichkeitsstörungen oder wie man es nennen mag, die sich in dem täglichen Verhalten einfach widerspiegeln und vielleicht irgendwann mal ja, nicht so gut auf das Verhältnis zu anderen auswirken. Also, ich denke, es ist kein großer Verlust für meine Kinder, wenn sie jetzt ja, dann nicht so eng sind. Also meine Mutter ist halt, die ist schwierig, hat ein teilweise verstörendes Weltbild, wenn ich das so manchmal mir überlege, also wenn ich wirklich ernst nehme, was sie sagt und ihre Gedanken so ausspricht. Ich denke, krass, das denkst du wirklich über andere Menschen, und zwar jetzt nicht über Wildfremde, sondern über meinen Ehemann beispielsweise. Also die vermutet immer das Schlimmste und ich denke jedes Mal, warum ist das so? Warum hast du so wenig Vertrauen in die Menschheit oder vor allem in die Männer? Warum muss jeder instrumentalisiert werden in deinem Leben? Warum bist du nicht einfach nur nett zu den Leuten? Ja, das sind ja so, abgesehen von dem ganzen Rassismus und politischen Desinformationen, die ihr Leben so bestimmen. Die kurze hat Spaß mit ihr. Das ist okay. Also man kennt ja immer nur diesen einen rassistischen Opa, ne? Denn man hat ja für jeden Feier und dann hast du ja immer diesen einen rassistischen Opa, der die Kriegsverbrechen immer noch so versucht, ein bisschen runter, aber das überhaupt nicht einsichtig ist, dass das vielleicht was schiefgelaufen ist und jeder sich für den einfach nur schämt, aber der ist einfach da und ja, man hofft immer noch, dass so ein bisschen so ein Funken Nettigkeit irgendwo steckt. Das hoffe ich immer wieder bei meiner Mutter, dass irgendwie so ein Funken Nettigkeit und Herzensgüte irgendwo in ihr drin ist und nicht alles komplett von ihrem puren Egoismus und Stursinn irgendwie vergiftet ist. Ja. Wobei jetzt, ich bin da auch nicht verbittert oder sowas. Also ich bin in keiner Weise dann, was meine Familie betrifft, traurig, verbittert und kämpft gegen irgendwas an. Also versucht dann irgendwie noch was das Beste rauszuholen. Wenn es so ist, ist es so. Wenn es nicht, dann gehe ich ein bisschen auf Abstand und dann, wenn sich die Gemüter ein bisschen abgeregt haben, dann immer wieder Kontakt auf. Und dann, es gibt halt immer gute Tage, wo man denkt, ja, es war ganz nett und dass man sich gesehen hat und es war doch irgendwie ganz angenehm und doch ganz schön. Und dann gibt es wieder Tage, wo denkt man sich, oh Gott, warum habe ich mir das angetan? Komm, wir müssen die nächsten 2 Monate können wir wieder ohne einander auskommen. Jetzt im Lockdown ist das sowieso, ja, seit einem Jahr ist das sowieso jetzt der Fall, dass man sich eher seltener sieht. Ich weiß nicht, ob das jetzt ohne den Lockdown irgendwie anders gewesen wäre, wahrscheinlich nicht. Ich denke auch ohne den Lockdown wäre es wahrscheinlich noch weniger, weil man mehr und selber mehr unterwegs gewesen wäre und er weniger Zeit für die Familie hätte. ist, wie gesagt, verbittert bin ich auf gar keinen Fall. Und ich habe jetzt auch gehört, ich habe jetzt auch keine Hoffnung, dass es einfach besser wird. Aber man nimmt es so hin, wie es ist. Ach ja. Ja, aber ich habe einen Fahrradstellplatz. Juhu. Ich freue mich. Und ja, ab morgen, glaube ich, bin ich wieder Strohwitwe für ein paar Tage. Kind und Göttergatte sind bei den Schwiegereltern zu Besuch, um da ein bisschen zu entspannen. Bin ich wieder alleine auf mich gestellt. Mal gucken, ob ich das Haus in der Zeit verlasse oder wieder mich eher einigel und Chips fresse und Fernseh gucke. Wobei, nein, darf ich eigentlich nicht. Ne? Ich wollte eigentlich nicht unbedingt wieder so viel essen. Ich muss ja irgendwie so ein bisschen doch auf mein Gewicht ein bisschen achten. Ja, ich freue mich schon wieder. Völlig aus der Puste. Das kann ich, als ich ein paar Schritte gemacht habe, bin ich völlig fertig. Freue mich schon auf die Zeit nach der Geburt, wenn ich wieder Sport machen kann, beziehungsweise keine Ausrede mehr habe, keinen Sport mehr zu machen und da ein bisschen wieder etwas fitter werde. Ja, das ist auch. Ja, ansonsten würde ich sagen, war es das für heute mal wieder. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.